Martin Bormann. Die meistgehasste und diktatorischste Persönlichkeit in der nächsten Umgebung Adolf Hitlers war der Reichsleiter Martin Bormann. Nach außen und wenn es ihm notwendig erschien, von katzenartiger, überschwänglicher Freundlichkeit, war er jedoch brutal bis zum Äußersten. Seine Rücksichtslosigkeit kannte keine Grenzen. Will man überhaupt etwas Gutes an ihm finden, so ist es fraglos seine ungeheure Arbeitskraft gewesen, der nichts zu viel werden konnte. Man kann vom Untergang des Reiches und vom Tode Hitlers nicht sprechen, ohne sich eingehend mit der Person dieses grauen Schattens in ständiger Umgebung des Chefs zu befassen. Ich lernte Martin Bormann 1932 in München kennen. Damals war er noch ein kleiner Mann. Er bekleidete das Amt eines Leiters der damaligen SA-Versicherung. Er verstand es vorzüglich, bei Gleichstehenden den Eindruck eines guten Kameraden zu erwecken, um sich beim Vorgesetzten und sich beim Vorgesetzten beliebt zu machen. Es muss anerkannt werden, dass er schon damals fast pausenlos nahezu Tag und Nacht arbeitete und dass ihm der Ruf eines großen Arbeitstiers voranging. So holte ihn sich Rudolf Hess, als er seine Verbindungsstelle zwischen Partei und Staat aufbaute. Schon nach kurzer Zeit erreichte es Bormann, dass er das Amt eines Stabsleiters bei Herrn Hess erhielt. Sein erstes Ziel hatte er somit erreicht. Er gehörte zur ersten Garnitur. Er blieb liebenswürdig und war jederzeit bereit, gleich oder höhergestellten gefällig zu sein. Aber schon im Jahre 1936 sollte das anders werden. Nachdem er auf dem Obersalzberg Hitlers Haus Wachenfeld zum Berghof umgebaut worden war, änderte Bormann sein bisher so bescheidenes Benehmen von Grund auf. Selbstverständlich musste er auch ein Haus auf dem Obersalzberg haben, um so einen Grund dafür zu besitzen, sich stets in Hitlers Nähe aufhalten zu können, mit dem er sonst damals dienstlich noch sehr wenig zu tun hatte. Im Allgemeinen bestand sein dienstliches Auftauchen auf dem Berghof nur darin, dass er gelegentlich als stummer Zuhörer dabei sein durfte, wenn Hess seinem Chef einen persönlichen Vortrag hielt. Nunmehr begann Bormann systematisch Grundstücke auf dem Obersalzberg anzukaufen, wobei er angab, er tue dies im Auftrag von Rudolf Hess, um Adolf Hitler einen Platz zu schaffen, wo er wirklich Ruhe und ungestörte Erholung finden könne. Um seine Bauplanungen großen Stils durchführen zu können, gründete er eine Interessensgemeinschaft. Er kaufte Grundstück um Grundstück von den Bauern auf. Er brauchte keine Gewalt anzuwenden, um in den Besitz des Landes zu kommen. Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass er oft das 4- bis 5-fache des normalen Preises bezahlte. Trotzdem konnten diese Geländespekulationen dem Chef auf die Dauer nicht verborgen bleiben. Er sorgte sich, dass den Bauern Unrecht geschehen könne und der übereifrige Bormann sie mit Gewalt von Haus und Hof vertreibe. Er ließ ihn daher durch die Adjutantur ausdrücklich ermahnen und ihm ausrichten, dass er diese Landkäufe untersagen würde, falls ihm irgendwelche Härten bekannt würden. Bormann ließ zurückmelden, dass keinerlei Anlass zur Beunruhigung bestünde. Im Gegenteil, die Bauern liefen ihm die Türen ein, um die Grundstücke loszuwerden. Nachdem Hitler so zufriedengestellt war, kannte Bormanns Kauflust keine Grenzen mehr und es gelang ihm, den Obersalzberg in seine Hände zu bekommen, so dass schließlich Adolf Hitler selbst nahezu der einzige Grundstückseigner außer Martin Bormann war. Nunmehr schien der Zeitpunkt gekommen zu sein, sein Garn um Adolf Hitler noch dichter zu spinnen. Es war damals auf dem Berghof so eingerichtet, dass der diensttuende Adjutant von sich aus bestimmte, welche führende Männer von Partei, Staat und Wehrmacht jeweils am Mittagessen bei Hitler teilnehmen durften. So ließ sich Martin Bormann eines Tages bei der Adjutantur verbinden und bat, man möchte den Führer fragen, ob seine Teilnahme am Mittagessen ihm genehm sei. Selbstverständlich erhielt Bormann die Genehmigung. Kurz vor dem Essen ließ er dann von Neuem beim diensttuenden Adjutanten anrufen und ausrichten, er müsse sich leider entschuldigen, da er mit der Arbeit überhäuft sei, und bäte, dies auszurichten. Das wiederholte er mehrmals. Als er dann schließlich doch einmal zum Essen erschien, verspätete er sich und nahm die Gelegenheit wahr, sich beim Chef mit der ausdrücklichen Erklärung zu entschuldigen, er sei mit Arbeit überlastet, dass es ihm leider nicht möglich gewesen wäre, die genaue Zeit einzuhalten. Dieses Spiel trieb er immer wieder, so dass langsam aber sich bei Hitler der Eindruck entstand, Martin Bormann sei wohl der fleißigste Mann in der ganzen Parteiführung. Nachdem er so das Vertrauen Hitlers gewonnen hatte, wurde ihm auch die Verwaltung des Berghofs übertragen. Wieder hatte Martin Bormann ein Ziel erreicht und eine neue Machtposition gewonnen, aus der heraus er vielen anderen schaden konnte. Mit der Ausweitung seiner Macht hat sich Bormann in seinen Verhältnissen zu seinen Untergebenen immer weniger Zwang an. Er begann, sich sicher zu fühlen. Seinen Untergebenen wurde er der unberechenbarste Vorgesetzte. wenn er sie im Augenblick in der freundlichsten und zuvorkommendsten Weise behandelte und sogar auch beschenkte, konnte er sie Minuten später in geradezu sadistischer Weise auf das Schwerste herabsetzen, beleidigen und kränken. Oft tobte er so herum, dass man unwillkürlich den Eindruck bekam, einen Irrsinnigen vor sich zu haben. Nachdem er so das gesamte Personal unter seine Gewalt bekommen hatte, war er berechtigt, einzustellen und zu entlassen, wen er wollte. Wehe dem Untergebenen, der bei Martin Bormann in Ungnade fiel. Er verfolgte ihn mit seinem Hass, solange er ihn erreichen konnte. Ganz anders war es mit Leuten, von denen er wusste, dass sie dem Chef sympathisch waren und ihm, Martin Bormann, nicht im Wege standen. Ihnen gegenüber kannte seine Freundlichkeit keine Grenzen und er förderte sie bis ins Uferlose, um sich damit bei seinem Chef beliebt zu machen. Seine größte Leidenschaft war das Bauen. Es war die Methode von Bormann, sich selbst alle Liebhabereien einzubilden, von denen er wusste, dass auch der Chef sie hatte. So ließ er auf dem Obersalzberg Häuser, die ihm dafür geeignet erschienen, umbauen. Er machte Gästehäuser und kleine Villen aus ihnen und hatte dabei stets die wunderbare Gelegenheit, die Pläne mit Adolf Hitler durchzusprechen und ihn also an sich zu fesseln. Der Chef liebte das Dietrich-Eckardt-Stübchen im Platterhof besonders, weil viele Erinnerungen damit verknüpft waren. Martin Bormann ließ das ganze Gebäude bis auf das Dietrich-Eckardt-Stübchen abreißen und baute ringsherum einen neuen Platterhof. Alle solche Dinge gefielen natürlich Hitler ganz besonders. Hinzu kam, dass Bormann jeden Auftrag, den er vom Chef erhielt, absolut zuverlässig und auf dem schnellsten Wege durchführte. Eines Tages kam Bormann auf den Gedanken, etwas ganz Ausgefallenes für den Führer zu bauen. Es wurde ein unsinniges Gebäude, dessen Errichtung im Übrigen auch Unsummen verschlang. Auf der äußersten Spitze des über 1800 Meter hohen Kehlsteins ließ er ein Teehaus errichten. Bis etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels führte er eine Autostraße zum Berg hinauf. Dann baute er einen senkrecht zum Gipfel hochführenden Schacht, durch den man nur in einem Fahrstuhl durch die Felsen zum Teehaus gelangen konnte. Hitler selbst legte diesem Projekt Bormanns keinen größeren Wert bei. Später fand er es jedoch schön, mit seinen Gästen einen Ausflug zum Teehaus unternehmen zu können. Als im Herbst 1940 die Kronprinzessin von Italien, die Schwester des belgischen Königs, beim Chef zu Gast war, wurde sie auf den Kehlstein empfangen. Das Arrangement lag in den Händen unseres Hausadjutanten, Hausintendanten, Herr Kananenberg, der hierfür von Berlin hergerufen war. Er hatte für den reibungslosen Verlauf dieses Empfangs zu sorgen. Der Zufall wollte es, dass der Tee zu heiß serviert wurde. Die Kronprinzessin verbrannte sich den Mund. Hitler war dieser Vorfall außerordentlich unangenehm. Er entschuldigte sich wiederholt. Obwohl der königliche Gast mit scherzenden Worten über den Zwischenfall hinwegging, gab es nach der Abreise der Prinzessin viel Ärger. Kannenberg schob die Schuld auf den Adjutanten Brückner, da dieser ihm die Kontrolle über die Ordonnanzen entzogen habe. Um die Angelegenheit aus der Welt zu bringen, beauftragte der Chef Martin Bormann damit, den Fall genau zu überprüfen. Das war Wasser auf Bormanns Mühle. Schon lange wollte er Brückner aus der Nähe des Chefs entfernen. Seit Jahren hatte er an sich belangloses Material gegen ihn zusammengetragen. Jetzt sah er den Zeitpunkt für gekommen, seine Pläne durchzuführen. Er argumentierte, Brückner sei zu alt geworden, um einen so anstrengenden Posten wie den eines Chefadjutanten noch versehen zu können. Der Führer möge ihn pensionieren. Brückner würde bestimmt gerne auf einen solchen Vorschlag eingehen, wenn er mit einem ehrenvollen Abschied verbunden sei. Ein jüngerer Nachfolger könne dagegen mit größerem Elan auf die Aufgabe eines Chefadjutanten meistern. Als er Adolf Hitler anbot, ihm weiteres Material für die Unzulänglichkeit Brückners vorzulegen, verzichtete der Chef darauf, diese Unterlagen einzusehen. Er ließ sich jedoch von der Notwendigkeit überzeugen, Brückner in den Ruhestand zu versetzen, in der Annahme, dass es für ihn wegen seines Alters doch besser sei, aus dem aufreibenden Dienste auszuscheiden und sich zur Ruhe zu setzen. Er verabschiedete ihn auf das Herzlichste. Jetzt begann Martin Bormann mit dem großen Reinemachen in der persönlichen Adjutantur. Er entfernte alle ihm nicht genehmen Angestellten, auch wenn sie noch so gut eingearbeitet, zuverlässig und tüchtig waren. An ihre Stelle traten andere Persönlichkeiten, auf die er selbst sich bedingungslos verlassen konnte. Nach Brückners Fortgang wurde Herrn Schaub zwar die Geschäfte eines Chefadjutanten und Leiter der persönlichen Adjutantur übertragen, in Wirklichkeit aber hatte Herr Schaub nichts zu sagen. Bormann wurde die treibende Kraft aller Dinge. Er hatte jetzt den Schlüssel in der Hand und konnte so seine Intrigen gegen alle Personen fortsetzen, die ihm persönlich nicht genehm waren. In seiner Jagd nach Einfluss auf Hitler scheute er keine Mühen. wenn es galt, Leute zu entfernen, die ihm nicht blind gehorchten. Konnte er solche Persönlichkeiten selbst keinerlei Unkorrektheit nachweisen und räumten sie auf seinem Thron nicht freiwillig das Feld, so inszenierte er ein Verfahren, bei dem ihm sein Freund Heinrich Himmer zeitweilig Handlangerdienste leistete. Zwischen diesen beiden Männern bestand ein außergewöhnlich eigentümliches Verhältnis. Nach außen hin schienen sie beste Freunde zu sein. Wenn sie sich begegneten, überschütteten sie sich mit Liebenswürdigkeiten. So reichten sie sich einander zum Beispiel bei einer Begegnung nicht etwa nur die rechte, sondern schüttelten sich ostentativ beide Hände. In Wirklichkeit jedoch hassten und bekämpften sie sich. Jeder neidete dem anderen seinen Einfluss beim Chef. Jeder war nur begierig, die eigene Machtfülle zu erweitern. Mein eigenes Verhältnis zu Martin Bormann war vom Beginn seines Einflusses bis zum Ende des Reichstags sehr gespannt. Er hatte immer wieder versucht, etwas beim Hitler gegen mich zu unternehmen. Er wurde stets abgewiesen, da ich das Vertrauen des Chefs besaß. Außerdem hatte ich bei Verdächtigungen durch Bormann infolge meiner ständigen persönlichen Fühlung mit Adolf Hitler auch immer die Möglichkeit, mich bei ihm zu rechtfertigen. Martin Bormann wusste, dass ich nicht viel von ihm hielt. Eine besondere Genugtuung für Martin Bormann war es, als wir 1941 auf dem Berghof die Nachricht vom Fluge Rudolfs Hess nach England erhielten. Der Adjutant von Hess überbrachte Hitler einen Brief, in dem Hess seinen Flug nach England bekannt gab und begründete. Hess wollte versuchen, mit den Engländern Verhandlungsgrundlage zu finden und dann einen Sonderfrieden herbeiführen zu können. Hess, der die pro-englische Einstellung Adolf Hitlers kannte, glaubte, dem deutschen Volke durch seinen Flug nach England einen großen Dienst erwiesen und Deutschland sowie die Welt vor einem Unglück bewahren zu können. Adolf Hitler selbst, der trotz seiner Ambitionen persönlich keine Einigung mit dem Inselreich hatte erreichen können, war sofort der Ansicht, dass auch Anstrengungen von Hess vergeblich sein müssten. Er ist fraglos von der Absicht seines Stellvertreters nicht unterrichtet gewesen. Der Englandflug hat uns alle außerordentlich überrascht. Der Chef gab sofort die bekannte Erklärung aus, nach der Hess an einer wahren Idee leide. Der Adjutant hingegen glaubte, eine gute Botschaft überbracht zu haben. Umso überraschter war er, als er plötzlich verhaftet wurde. Es wurde sofort Befehl erlassen, dass sämtliche Angehörigen des persönlichen Stabes von Hess als Mitwisser zu verhaften seien. Später eingeleitete Verhöre ergaben, dass Hess seinen Flug nach England auf den Rat einiger Astrologen hin angetreten hatte. Der Chef sprach nur noch selten von seinem ehemaligen Stellvertreter. Wenn jedoch das Thema Hess berührt wurde, erklärte er stets auf das Energischste, dass dieser seinen Flug nur aus ideellen Gründen und in bester Absicht angetreten habe. Irgendeine Form von Verrat käme bei Hess nicht in Frage. Martin Bormann wurde der Nachfolger von Rudolf Hess. Als genauer Kenner dessen ehemaligen Stabes beriet er nun den Chef in allen Fragen, die Hess bisher bearbeitet hatte. Der bisherige Name der Dienststelle des Stellvertreters des Führers, Verbindungsstab, wurde sofort fallen gelassen. Es entstand die Parteikanzlei. Auch hier begann Bormann mit der bei ihm üblichen Säuberungsaktionen. Er war nunmehr im Besitzer einer Dienststelle, von der aus er in Staat und Partei eingreifen konnte und von der aus er fachmännisch seine Macht ausbreiten konnte. Seine erste Aufgabe sah er darin, alles, was an den Namen Hess erinnerte, auszumerzen. Er befahl, alle Bilder von ihm zu entfernen und verbot jede Diskussion über den Englandflug. Bücher und amtliche Werke der Partei, in denen Hess abgebildet war, verfielen sofort der Beschlagnahmung und wurden eingestampft. Selbst Schulbücher, in denen der Stellvertreter des Führers Erwähnung fand, wurden eingezogen und vernichtet. Sein geradezu manischer Hass gegen Hess ging sogar so weit, dass er für einen seiner Söhne, dessen Taufpate Hess gewesen und der daher den Vornamen Rudolf trug, sofort eine Namensänderung vornahm und andere Paten einsetzte. Sein Tyrannentum machte auch vor der eigenen Familie nicht Halt. So unwichtig es im großen Geschehen in jener Zeit an sich auch war, so scheint es mir doch zur Charakterisierung Bormanns richtig, an einem Beispiel aus seinem persönlichen Leben die Art dieses Mannes zu beleuchten. Etwa im Mai 1944 heiratete Gruppenführer Fegelein. Die Hochzeitsfeierlichkeiten fanden im Hause Bormanns auf dem Obersalzberg statt. Nachts gegen 2 Uhr kam Martin Bormann plötzlich auf den Gedanken, ein Smoking anzuziehen. Er fragte nach einem bestimmten Smokinghemd, das er einige Tage vorher schon getragen hatte. Frau Bormann erwiderte, dass dieses Hemd schon in der Wäsche sei. Martin Bormann bekam einen Wutanfall und schrie, seine Frau müsse doch wissen, dass er nur dieses und kein anderes Smokinghemd anziehe. Zur Strafe musste sie noch in der Nacht mit den Kindern in Obersalzberg verlassen und nach München fahren. Er betonte ausdrücklich, dass sie nur mit einer Genehmigung nach dem Obersalzberg zurückkehren dürfe. Erst nach 5 Wochen hielt er die Strafe für lang genug und erlaubte ihr großzügigerweise, wieder in ihr Haus auf dem Berg zurückzukommen. Jetzt wagte keiner mehr, gegen Bormann vorzugehen. Selbst Reichs- und Gauleiter fürchteten sich vor ihm. Sein eigener Schwiegervater, Reichsleiter Walter Buch, pflegte den Obersalzberg fluchtartig in seinem Wagen zu verlassen, wenn er hörte, dass sein Schwiegersohn Bormann im Anmarsch sei. Fragte der Chef der Reichs- oder Gauleiter persönlich nach der Stimmung und den Zuständen in ihren Gauen, so berichteten sie entweder nur das Beste oder gerade nur so viel weniger Erfreuliches, wie Bormann es ihnen vorher ausdrücklich befohlen hatte. Was sie dann immer auch berichteten, hatte Hitler daher natürlich stets vorher von Bormann selbst erfahren. Soweit es ihm irgend möglich war, hielt er nicht unbedingt ihm persönlich ergebene Personen von einem direkten Umgang mit Adolf Hitler ab. Jeder, und sei er Minister gewesen, musste vorher die Genehmigung von Bormann einholen, wenn er zum Chef wollte. Mit den fadenscheinigsten Gründen verweigerte er ihm nicht genehmen Leuten den Zutritt. Konnte er einen Besuch trotzdem nicht verhindern, so war er stets anwesend und bemühte sich, die Unterhaltung nach seinen Wünschen zu lenken. Reichswirtschaftsminister Funk erklärte mir einmal wörtlich: Du kannst es dir nicht vorstellen, Erich, wie unendlich schwer es heute geworden ist, mit dem Führer ein vernünftiges Wort zu sprechen. Immer steckt Bormann seine Nase dazwischen. Er fällt mir ins Wort, unterbricht mich, er macht jeden ernsthaften Vortrag unmöglich. Es ist für einen Fernstehenden auch heute noch kaum möglich, sich vorzustellen, wie dieser Mann es verstand, sich lieb, Kind zu machen. Weil Adolf Hitler Vegetarier war, wurde er es auch. Nach außen hin prahlte er damit, wie gut ihm die Kost bekäme und wie viel Schaffensfreudige er dadurch würde. Wenn er sich jedoch unbeobachtet fühlte, aß er Koteletts und Beefsteak und verachtete auch einen guten Mettwurst nicht. Niemand hat es gewagt, dem Chef davon zu erzählen. Weil Adolf Hitler nicht rauchte, stellte er das Rauchen ein. Die Gerechtigkeit verlangt, festzustellen, dass ihm das tatsächlich sehr schwer geworden ist. Adolf Hitler war literarisch sehr interessiert. Das war Martin Bormann natürlich genauestens bekannt. Er richtete nun in seinem Stab ein Lektorat ein, das die Aufgabe hatte, alle Neuerscheinungen auf dem literarischen Gebiet zu beschaffen. Der Inhalt jedes Buches musste in einem einseitigen Schreibmaschinenbericht so präzise formuliert sein, dass Bormann eine ungefähre Ahnung von dem Inhalt bekam. War Bormann dann abends beim Chef zu Gast oder saß man gemeinsam beim Essen, so pflegte er mit seinem literarischen Wissen zu prahlen. Dann hieß es zum Beispiel: Mein Führer, da ist ein neues Buch über Ulrich von Hutten erschienen. Ich bin restlos begeistert. Das müssen Sie unbedingt lesen. Adolf Hitler hatte natürlich nun den Eindruck, dass Bormann wirklich das Buch gelesen habe. Er wunderte sich, woher dieser Mann bei der gewaltigen Arbeitsleistung, die er ja tatsächlich auch bewältigte, noch die Zeit nahm, so viele Bücher zu lesen. Das alles trug natürlich dazu bei, den Eindruck zu vertiefen und zu festigen, dass ihm der Person Bormanns ein Universalgenie als Mitarbeiter zur Verfügung stünde. Allein vor Eva Braun hatte er noch einen gewissen Respekt. Sie war in seiner Rechnung die unbekannte Zahl. Ein offener Kampf gegen sie war nicht möglich. Hinten herum hat er, wie es seinem Charakter entsprach, auch ihr so viele Schwierigkeiten gemacht, als es nur irgend möglich war. Viele Menschen werden auch heute nicht verstehen können, dass Adolf Hitler diesem Mann einen so großen Einfluss auf sich selbst und auf das Reich eingeräumt hat und werden ihn deswegen verurteilen. Wir, die wir jahrelang hindurch in unmittelbarer Nähe dieser diabolischen Persönlichkeit tätig waren, haben ihn gehasst. Trotzdem verlangt die Gerechtigkeit, festzustellen, dass Martin Bormann ein Arbeitsgenie war, wie es sicher nur selten eines auf der Welt gibt. Er verstand es, sich in die ihm fremdeste Materie einzuarbeiten. Er war anpassungsfähig und doch gründlich. Es gelang ihm, sich einen so sensiblen Menschen wie Adolf Hitler fraglos gewesen ist, einfach unentbehrlich zu machen. Wenn der Chef Bormann einen Befehl gab, so wusste er von ihm als vielleicht einzigen aller seiner Mitarbeiter, dass dieser Befehl bedingungslos und unter allen Umständen in der denkbar schnellsten Zeit durchgeführt wurde. Hier ist noch ein kleines Beispiel dafür, wie Bormann es verstand, die Bewunderung Hitlers zu finden. Im Sommer 1938, an einem Nachmittag, standen wir fahrbereit vor dem Berghof. Hitler ließ seinen Blick über die Berglandschaft schweifen und meinte dann zu Bormann: Dieser Blick in seiner wunderbaren Weite habe immer etwas Besonderes, Beglückendes für ihn. Schade sei es eigentlich nur, dass der kleine alte Bauernhof unterhalb des Berghofes diese Landschaft unschön unterbreche. Sobald die alten Bauersleute, die bis an ihr Lebensende ein vertragliches, gesichertes Wohnrecht besaßen, gestorben sein, sollte man dieses Haus abreißen. Als wir am anderen Mittag, 24 Stunden später, von München wieder zum Berghof zurückkamen, dachte der Chef und ich, wir könnten unseren Augen nicht trauen. Wo gestern noch der kleine alte Bauernhof stand, bereitete sich eine Wiese, auf der rotbunte Kühe grasten. Was war geschehen? Kaum war der Chef und wir abgefahren, als Martin Bormann schon durch eine sofortige Verhandlung mit den alten Leuten deren freiwilligen Abzug bewirkt hatte. Er hatte ihnen in der Au ein neues Quartier besorgt. Und die alten Leutchen waren auch augenblicklich glücklich darüber gewesen, Adolf Hitler eine Freude machen zu können. Noch während die alten Leute abzogen, waren hunderte von Arbeiter auf Autos herangeschafft worden. Tag und Nacht hatte Bormann arbeiten lassen. 24 Stunden später war alles verbracht. Auch ein zweites Beispiel beweist, wie sehr Bormann auf jeden Gedanken Adolf Hitlers einging. Bekanntlich kamen bei Anwesenheit des Chefs auf den Obersalzberg tausende von Menschen zum Berghof gewandert, um ihn zu sehen. Er stand dann oft stundenlang im Freien um die Menschen und die Menschen zogen an ihm vorbei. An einem sehr heißen Tag meinte Adolf Hitler am Abend zu Bormann, das alles sei doch sehr anstrengend für ihn, vor allem vertrage er so lange die Sonne nicht gut. Als Adolf Hitler am nächsten Tag zur gewohnten Stunde aus dem Berghof trat, um die Wartenden zu begrüßen, war er sprachlos. Genau an derselben Stelle, an der er gewohnheitsmäßig zu stehen pflegte, ragte ein übermannsdicker Baum auf, dessen grünes Laubgewölbe einen sicheren Schatten bildete. Martin Bormann hatte ihn in letzter Nacht von weit her transportieren und hier einpflanzen lassen. Der große Baum ist tatsächlich angewachsen und noch stehen geblieben. Sobald Hitler abwesend war, ließ Bormann den Baum durch einen riesigen künstlichen Regenanlage so lange bewässern, bis er im neuen Erdreich sicher Wurzeln geschlagen hatte. Soll man Adolf Hitler einen Vorwurf daraus machen, dass ihn das imponiert hat? Martin Bormann ist tot. Sein Einfluss auf Hitler ist wohl das traurigste Kapitel in der Geschichte des Reiches. Wenn man von Hitlers Tod spricht, kann man an Martin Bormann nicht vorbeigehen. Er hat sicher ein großes Maß an Schuld an einer Entwicklung, deren erschüttertes Ende sich in der Reichskanzlei in Berlin am 30. April 1945 vollzog.